Mit einem Liederzyklus von Hans Kammerer starten wir in die Nacht nach einem Text von Otto von Taube. Wanderschaft lautet der Titel. Der Bariton Franz Kelch wird vom Komponisten selbst am Klavier begleitet. Ich drückte meine Lippen auf den Schnee, der auf den ausgespreizten Tannen lag. Da schmeckte ich den winterlichen Tag mit seiner strengen Lust und seinem Weh. Da folgte ich dem winterfarbenen Reh, es stob zu zweien und dreien durch den Schlag. Grauen See. Wir brauchst er auf. Doch eines anderen gedacht ich da. Von Eis bedeckt und Schnee verweht und in der Nacht und scheu die Tiere und das Auge spät sich blind und Feindgeschütz das fern her kracht. Der Abend, auch mein Herz ist fahr. Ein letztes Rosenleuchten überm Schnee bleicht mir. Der Frost nimmt zu. Fern der Heimat. schon lange unserer späten Reise. Tag die Blumen blühen, liegen wir im Grün, lassen uns die Muse nicht gereuen. Süß und köstlich ist uns zu dieser Frist, Leben, lasst es willig uns erneuen. Wanderschaft. Ein Liederzyklus für Bariton und Klavier von Hans Kammerer. Der Komponist begleitete eigenhändig den Bariton Franz Kelch. Mit Peter Michael Hamel geht's in die Berge, einem Komponisten aus München, Jahrgang 1947, der sich der integrativen Musik verschrieben hat. Hamels Stücke »Die Kampenwand hoch« 1 und 2 bietet das Kammerensemble »Between« hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Thank you. Die Kampenwand. Eine Komposition in zwei Teilen von Peter Michael Hamel aus München. Es musizierte das Kammerensemble Between. Das sind Hans-Jörg Schellenberger, Englischhorn, Peter Michael Hamel, Orgel, sowie Njami Sitson und Johnny Hamel, Perkussion. 1986 wird in der litauischen Hauptstadt Vilnius die Sonate für Violine und Klavier Opus 83 von Peter Jona Korn uraufgeführt, dem ehemaligen Vorsitzenden des Verbandes Münchner Tonkünstler und Vizepräsident des Deutschen Komponistenverbandes. Hier eine Aufnahme dieser Sonate mit Franz und Gertraud Scheuerer.

Das war die Sonate für Violine und Klavier Opus 83 von Peter Jona Korn, gespielt von Franz und Gertraud Scheuerer. Mit einem Live-Mitschnitt geht's weiter hier auf Bayern 2. Der Flötist Hermann Kleemeyer und der Pianist Fritz Froschhammer bieten die Hommage au 6 von Walter Prokop. Thank you. Hommage au Six, eine Sonatine für Flöte und Klavier von Walter Prokop, in einer Aufnahme aus dem Jahr 1981 mit Hermann Klemeyer und Fritz Froschhammer. Eine gute halbe Stunde bleibt uns noch im Concerto Bavarese und die nutzen wir für ein Klavierkonzert von Hans Posegga, der vor allem als Film- und Fernsehkomponist bekannt wurde. Einige seiner bekanntesten Kompositionen sind die Titelmelodie für Die Sendung mit der Maus und die Filmmusiken für die Fernsehvierteiler Der Seewolf und Zwei Jahre Ferien. Hans Posegga selbst wird vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks begleitet. Thank you. Thank you. Thank you. Der Pianist Hans Posegger spielte sein eigenes Klavierkonzert, unterstützt vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Rudolf Albert.